Ein hoher EU-Beamter hat das Europaparlament einmal überaus euphorisch Europas Geschenk an die Welt genannt. Nach dem vergangenen Wahlsonntag muss man leider feststellen, dass die Europäer selbst oder zumindest die meisten ihr Geschenk nicht einmal auspacken wollen. Die Wahlbeteiligung ist wieder ein Stückchen gesunken. Sie liegt jetzt bei 43%. Erste Stimmen werden nun laut, die sogar die Daseinsberechtigung dieser internationalen Volksvertretung in Frage stellen, wenn dieser Trend anhalten sollte. Doch wie sich nach zu viel Alkoholgenuss der Kater verflüchtigt, so weicht nach dieser Europawahl allmählich auch der Katzenjammer. Die Kommentare wären heller und zuversichtlicher. Denn je mehr Zeit man hat, sich mit den Ergebnissen in den einzelnen 27 Ländern zu befassen, umso bunter und weniger bedrohlich erscheint einem die Lage. Europas Vielfalt ist eben auch seine Stärke. Nicht überall haben sich bei dieser Wahl schrille Populisten oder dumpfe Rechtsextremisten durchgesetzt. In einigen Ländern sind etablierte Rechtsparteien oder auftrumpfende EU-Skeptiker sogar gescheitert. Und nicht überall zeigte die Kurve der Wahlbeteiligung nach unten. In Schweden beispielsweise, wo nicht gerade die meisten Europafreunde wohnen, ist die Wahlbeteiligung von 37% auf überdurchschnittliche 45% geklettert. In Estland haben sogar 17% mehr Wähler ihre Stimmen abgegeben als vor 5 Jahren. Hier konnten die Leute auch im Internet wählen. Vielleicht ist das ein wichtiger Hinweis, wie man künftig mehr Menschen für diese anspruchsvollste Parlamentswahl der Welt mobilisieren kann. Auf ganz Europa bezogen hat es also weder einen Ruck nach ganz rechts gegeben, noch hat der EU-Skeptizismus wie die Schweinegrippe den ganzen Kontinent angesteckt. Im Gegenteil, überall haben engagierte Wahlkämpfer wie der Grüne Daniel Cohn-Bendit in Frankreich oder die ehemalige Verbraucherkommissarin Meglena Kuneva in Bulgarien gezeigt, dass ein echter Europawahlkampf die Menschen anlocken kann. Extremisten und Populisten haben zwar gut 100 von über 700 Sitzen im Parlament erobert, sie können dort herumlärmen und stören, doch sie sind weit davon entfernt, den künftigen Kurs der Volksvertretung zu beeinflussen. Vorausgesetzt, die konstruktiven Kräfte in diesem Parlament lassen sich nicht stören. Bis jetzt sind die Aussichten dafür ganz gut. Die eindeutigen Gewinner der Wahl, die Christdemokraten, hat ihr Erfolg nicht übermütig gemacht. Sie jedenfalls wollen kein neues riskantes Rechtsbündnis schmieden, sondern im Parlament so weitermachen wie bisher. Das heißt, sie wollen hauptsächlich zusammen mit Liberalen und Sozialisten nach ausreichenden Mehrheiten suchen. Es wird aber wohl noch einige Monate dauern, bis klar wird, ob auch das neue Parlament einen Kurs halten kann, der auf Kompromiss eingestellt ist, anstatt auf Konfrontation. 2 Unsicherheitsfaktoren gibt es. Da sind einmal die Sozialisten. Sie sind die großen Wahlverlierer. Die Gefahr besteht, dass sie erst einmal keine Lust auf konstruktive politische Arbeit haben, sondern bockig werden und lieber Opposition betreiben. Die Reaktion des sozialistischen Fraktionsführers Martin Schulz auf die erneute Kandidatur von Kommissionspräsident José Manuel Barroso lässt jedenfalls Schlimmes befürchten. Es sei unverschämt, meinte Schulz, wenn Barroso sich jetzt schon als Kandidat präsentiere, wo doch das Parlament noch gar nicht konsultiert worden sei. Das ist eine ziemlich schräge Logik von einem Mann, der es nicht einmal geschafft hat, zusammen mit seinen Sozialisten einen Gegenkandidaten zu Barroso aufzustellen. Der 2. wichtige Faktor für die Zukunft des neuen EU-Parlaments aber sind nicht weniger als 99 Frauen und Männer. Es sind sämtliche deutschen Abgeordneten. Die stellen nämlich jetzt in den 4 stärksten Fraktionen die jeweils stärkste nationale Delegation. So wichtig war Made in Germany noch nie im Europaparlament. Doch weil das so ist, muss man wohl erst einmal den Ausgang der Bundestagswahl im Herbst abwarten, bis endgültig klar ist, wohin die Reise in Brüssel und Straßburg geht. Denn erst nach der Wahl für Berlin werden auch deutsche Europaabgeordnete den Kopf frei haben für Europa.